Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue zu Ehren von Jimi Hendrix. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Das war einer der letzten wirklich gelungenen Tracks, die die Original Experience mit Noel Redding und Mitch Mitchell aufgenommen hat. Look Over Yonder heißt der Song. Er geht zurück auf einen eigenen Song, den Hendrix schon zu Zeiten als unbekannter Musiker in Greenwich Village in New York gespielt hatte, so um 1966 rum. Mr. Bad Luck hieß die Nummer damals. Eine Neufassung von Mr. Bad Luck war schon 1967 einmal in London versucht worden. Die Version, die gerade zu hören war, wurde aber am 22. Oktober 1968 in einem Studio in Hollywood, Los Angeles aufgenommen. Immerhin 17 Takes brauchte es, bis eine Basis-Trio-Version fertig war, dann kamen noch die zusätzlichen Gitarrenstimmen und Gesangsspuren hinzu. Zu Lebzeiten von Hendrix wurde der Song nicht veröffentlicht, erstmals erschien er 1971 auf der LP Rainbow Bridge. Zu hören war gerade eine neu gemasterte und tatsächlich besser klingende Version vom 97er Album South Saturn Delta. Im Oktober 68 hatte die Original Experience Band mit 6 Konzerten an 3 Abenden im Winterland von San Francisco sozusagen ihr zweijähriges Bestehen gefeiert. Abgesehen von kurzen Pausen hatten die drei Musiker seit Gründung der Experience nonstop gearbeitet. Im Januar 1968 spielte die Band zum Beispiel in Schweden, Dänemark und Frankreich. Von Februar bis Mai folgte eine ausgiebige USA- und Kanada-Tournee. Im Juni und Juli gab es 2 Auftritte in England. Und vom Ende Juli bis Anfang Dezember lief die 2. USA-Tournee des Jahres 1968. Zwischendurch entstanden die Aufnahmen zum 3. Studioalbum der Experience, Electric Ladyland. Bei Konzerten der Experience konnten noch immer Funken fliegen, aber selbst Außenstehenden blieb eine gewisse Entfremdung von Redding und Hendrix nicht verborgen. Ende Juni 1969 fand das letzte Konzert der Original Experience statt. Das war ein Ausschnitt aus einer US-amerikanischen Radiosendung, die erstmalig 1989 ganz offiziell auf Platte veröffentlicht wurde. Der in dieser Show präsentierte Mix von Drifter's Escape klingt in meinen Ohren spannender als die anderen posthum veröffentlichten Versionen davon. Drifter's Escape wurde von Bob Dylan komponiert und ursprünglich auf seinem 68er Album John Wesley Harding veröffentlicht. Jimi Hendrix, Billy Cox und Mitch Mitchell nahmen den Song in 3 Takes am 17. Juni 1970 auf. Um Gitarren-Overdubs und den Gesang kümmerte sich Hendrix gut einen Monat später. Die Aufnahmen fanden in seinem eigenen Electric Lady Studio statt, das endlich nach langem Warten fertig geworden war. Verstreut über die vielen posthumen Veröffentlichungen finden sich von einigen Songs verschiedene Fassungen, die den Nachgeborenen erlauben, den Prozess nachzuvollziehen, der zur möglicherweise endgültigen Version geführt hat. Man kann davon ausgehen, dass es den beteiligten Musikern lieber gewesen wäre, wenn unfertiges Material in der Schublade geblieben wäre, aber hochgradig spannend ist es schon, den Geburtsvorgang eines Songs mitzuerleben. Die drei Versionen des nächsten Songs von Jimi Hendrix sind chronologisch angeordnet. Version Nummer 1 ist vom Oktober 1967, Version 2 vom November 67 und Nummer 3 vom März 1968. Oh, Against the glow of the child's sunrise, and as the bluebirds and the sparrows envy me, she says, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good she made me cry, and now we can fly together. And I said, fly on, my sweet angel, fly on through the sky. Zwei Soundcheck-Stunden gibt's heute Nacht hier im Deutschlandfunk zu Ehren von Jimi Hendrix. Anlass ist sein 70. Geburtstag am Dienstag nächster Woche, am 27. November. Das war gerade eine Trilogie mit einem Work in Progress. Angel heißt der Song. Er erschien erstmalig auf der ersten Jimi Hendrix LP, die nach seinem Tod veröffentlicht wurde. Cry of Love hieß die Platte, 1971 erschien sie. Die Ballade handelt von einer Retterin in Engelsgestalt. Sie hält ihr Versprechen aus der ersten Begegnung und kehrt in der folgenden Nacht zurück und nimmt den Ich-Erzähler mit High Over Yonder. Flieg weiter, mein süßer Engel, für immer werde ich an deiner Seite sein. Laut einigen Hendrix-Biografien ist die Inspirationsquelle des Songs Angels einer der Träume, in denen ihm seine Mutter erschien. Sie war 1958 gestorben, als er knapp 16 Jahre alt war. Die Trilogie mit den verschiedenen Fassungen von Angel begann mit einer gar nicht nach Ballade klingenden Duo-Instrumentalfassung ohne Bass, aufgenommen in London mit Mitch Mitchell am 14. Oktober 1967. Die Version mit der Rhythmusmaschine war ein Soloversuch von Jimi Hendrix, er spielte alle Instrumente selber. Aufgenommen wurde das in London am 13. November 1967. Der Song hatte hier schon einen Text, wenn auch noch nicht den endgültigen. Die Version nur mit Gitarre und Gesang nahm Jimi Hendrix dann in seinem Hotelzimmer in New York auf, vermutlich im Februar oder März 1968. Erst mehr als zwei Jahre später arbeitete Hendrix an dem Song weiter, am 23. Juli 1970. Diese Version war dann für seine nächste Platte vorgesehen. Erschienen ist sie dann, wie gesagt, posthum 1971 auf dem Album Cry of Love. Die drei früheren Versionen von Angel erschienen auf dem Album South Saturn Delta 1997 und in der Box West Coast Seattle Boy 2010. Hier ist noch einmal eine andere Variante von Jimi Hendrix Musikalität. Yeah. Das war die Band of Gypsies mit Jimi Hendrix, Buddy Miles Schlagzeug und Billy Cox am Bass. Earth Blues heißt die Nummer. Die Aufnahme entstand im Dezember 1969 in einem Proberaum mit einfachstem Aufnahmeequipment in der New Yorker Grand Street. Das Trio probte für 4 Auftritte im New Yorker Fillmore East, die für ein Live-Album mitgeschnitten werden sollten. Aufnahmen von den Proben der Band of Gypsies kursierten schon lange als Bootlegs. 2002 haben dann die offiziellen Nachlassverwalter die Aufnahmen tontechnisch restaurieren lassen und ganz legal veröffentlicht. The Baggies Rehearsal Sessions heißt die CD von Dagger Records. Sie ist nur über die Webseite von Experience Hendrix erhältlich. Die neuen Songs, die Hendrix Ende 1969 und im Januar 1970 mit Billy Cox und Buddy Miles erarbeitete, wurden durch ein fast telepathisches Verständnis der drei belebt. Die Songstrukturen wurden komplexer, es tauchten des Öfteren Akkordfolgen in Halbtonschritten auf, die anders als die gewohnten Blues-, Soul- und Rockharmoniewechsel klangen. Manche Songs waren gespickt mit gleich mehreren verschiedenen Riffs, die Billy Cox meist synchron mit Hendrix spielte. Und wenn Hendrix solierte, konnte er sich darauf verlassen, dass Billy Cox die Riffs mit so viel Druck weiterspielte, dass keine Löcher durch das Wegfallen der Rhythmusgitarre entstanden. Und natürlich war Drummer Buddy Miles ein fast unerschütterliches Kraftwerk im Rücken von Hendrix und Cox. Das fast blinde Verständnis des Trios hat gewiss auch etwas mit den Jahren gemeinsamer Erfahrungen als Begleitmusiker von Rhythm and Blues und Soul Acts zu tun. Bill Cox hat in einem Video zur Geschichte der Band of Gypsies einmal demonstriert, wie die Zusammenarbeit damals funktionierte. Sie hätten sich quasi die Bälle zugespielt. Wenn Hendrix mit einem Riff angekommen wäre, hätte er ihn gespielt und dann eine Variation davon sozusagen zurückgegeben, was wiederum Hendrix inspirierte, sich noch etwas Neues einfallen zu lassen. Das alles wäre ohne Konkurrenzdenken passiert, einfach aus Spaß an der Musik. Years ago since I felt the warmth and love of the sun. get a little bolder, and I have it on the run. But then again, it's all in my mind. Ever since I left that girl of mine, thank you. that's what just feel like playing to you. The thing from the new rising sun. And she points and says, from the land of the new rising sun. Hey, baby, where are you trying to go to? She says, I want to spread a lot of love around, and peace of mind too. Jimi Hendrix live im Berkeley Community Center am 30. Mai 1970 mit einer seiner neuen balladesken Songs, die damals noch gar nicht auf Platte erschienen waren. Hey Baby heißt dieser Song, eine Studioversion davon erschien erst nach seinem Tod 1971 auf dem Album Rainbow Bridge. Das wunderschöne Instrumental davor blieb zu Hendrix' Lebzeiten ohne Titel, der Toningenieur vermerkte bloß Slow Part auf der Tonbandhülle. als das Stück 1971 auf der LP Rainbow Bridge erschien, war der Nummer der Titel Pally Gap verpasst worden, was eine Verbindung zu dem auf Hawaii gedrehten Film Rainbow Bridge herstellen sollte, die gar nicht vorhanden war. Los ging diese Trilogie mit lyrischer Musik von Jimi Hendrix mit einem Ausschnitt aus der Black Gold Suite. Hendrix hatte Anfang 1970 in seinem Appartement in Greenwich Village 15 oder 16 Songs aufgenommen. Er begleitete dabei seinen Gesang auf einer akustischen Martin-Gitarre, was selten passierte. Hendrix gab das Originalband Drummer Mitch Mitchell. Erst 1992 erinnerte er sich anlässlich eines Interviews mit Tony Brown daran. Das Band war intakt, aber nur eine Handvoll Leute hörte es. Irgendwie muss das Band nach Mitchells Tod 2008 in den Besitz von Experience Hendrix gekommen sein. In der Vierer-CD-Box West Coast Seattle Boy erschien endlich ein erster Teil der Black Gold Suite. Suddenly November Morning heißt der Song. Der Rest der Black Gold Suite wird von der Firma Experience Hendrix für dieses Jahrzehnt versprochen. appreciate it. Maybe one of these days we'll join again. I really want to. Right? Thank you very much. And please, and have been listening to another little bullshit. Knapp zwei Soundcheck-Stunden anlässlich von Jimi Hendrix' 70. Geburtstag gehen so langsam zu Ende. Das war gerade die Schlussnummer seines knapp zweistündigen Auftritts beim Isle of Wight Festival 1970. Um 2 Uhr früh am 31. August, einem Montagabend, morgen war er auf die Bühne gegangen. Es gab Inspiration, missglückte Passagen und jede Menge technischer Probleme. Dass das Konzert trotz aller Anstrengungen nicht rundgelaufen war, konnte man schon daran erkennen, dass Hendrix nach einer kurzen Verabschiedung vom Publikum seine Gitarre von der Schulter nahm und achtlos auf den Bühnenboden schmiss. Hendrix wäre lieber in New York geblieben, um an seinem neuen Doppelalbum zu arbeiten, statt auf Tournee zu gehen. Jimi Hendrix starb in den Morgenstunden des 18. September 1970 in London. Letzte Gewissheit über die Umstände seines Todes wird sich vermutlich nicht mehr herstellen lassen. Eine Tragödie, bleibt es so oder so. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr noch ein Ausschnitt vom Ende des Auftritts beim Woodstock Festival. Es ist der 18. August 1969. Wieder ein Montagmorgen. Thank you.